Epilog über das Sterben und den Irrtum. Was bleibt, wenn man mit Abstand auf das Geschehen schaut? Jedes Jahr sterben Millionen Menschen auf der Welt, unter sehr unterschiedlichen Umständen und in sehr unterschiedlichem Alter. Viele dieser Todesfälle werden in der öffentlichen Debatte zum großen Teil widerspruchlos hingenommen, da man sich an sie gewöhnt hat. Hungertote, Kriegstote, durch Umweltgifte Verstorbene, aber auch Verkehrstote, Alkoholtote, Influenzatote oder an Krankenhauskeimen Verstorbene. Offenkundig ist es nicht richtig, vermeidbare Todesfälle zu akzeptieren. Nichts müsste auf der Welt vorrangiger sein als die Verhinderung solchen Leides, das nie nur individuell ist, sondern immer auch die Familien, Freunde und das gesamte Umfeld der Verstorbenen schwerstens belastet. Es kann dabei in der Wichtigkeit keine Rangliste nach Todesursachen geben. Jedes Leben muss geschützt werden und gerade alte Menschen haben Respekt, Unterstützung und Zuwendung verdient. Dennoch spielt das Todesalter eine Rolle. Es ist nicht das Gleiche, mit 5 oder mit 85 sein Leben zu verlieren. Dieser Unterschied wird besonders beim Blick auf arme Länder deutlich. Nach Angaben von UNICEF sterben jeden Tag 15.000 Kinder unter 5 Jahren an Hunger und vermeidbaren Krankheiten, eine permanente Katastrophe, für die es keine internationalen Krisenstäbe, keinen ARD-Brennpunkt, keine täglichen Live-Ticker und keine dreistelligen Milliardenhilfen westlicher Regierungen gibt. Corona hat den Blick vieler Menschen und Medien absurd verengt. Es ist verständlich, eine Triage, also eine Entscheidung darüber, welchen Menschen in einer Notlage zuerst geholfen wird, als unethischen Tabubruch abzulehnen und tief zu erschrecken, wenn von solch einer Selektion in Krankenhäusern berichtet wird. Dennoch hilft es nichts, die Augen davor zu verschließen, dass eine solche Triage längst stattfindet, täglich und weltweit, nur eben nicht unter den Augen der Medien. Jeder Hungertote in Afrika ist global betrachtet Opfer einer Triage. Man hat ihm nicht geholfen, obwohl es möglich gewesen wäre. Die Aufregung über den Tod der Alten im Frühjahr 2020 steht zudem in merkwürdigem Missverhältnis zum sonstigen Desinteresse an ihnen. Die Umstände in der Altenpflege sind, selbst in einem reichen Land wie Deutschland, zum großen Teil katastrophal, was sich ändern ließe, aber nicht geändert wird. Die Alten, so scheint es, sollen die Gesellschaft möglichst mit ihrem Leid in Ruhe lassen. Das Thema wird gescheut. Alt ist out. Im plötzlich überschäumenden politischen Aktivismus unter den Augen der Medien könnte man eine Kompensation für das eigene schlechte Gewissen diesen Menschen gegenüber sehen. Seht her, wir tun jetzt wirklich alles für sie. Mein eigener Vater wurde 89 Jahre und ich bin sehr froh darüber, bis zuletzt viel Zeit mit ihm verbracht haben zu können. Doch das Leben ist nun einmal endlich. Und dieses Ende sollte vor allem friedlich, in Würde und umgeben von der Familie möglich sein. Wie human ist es, einen 85-Jährigen mit schwersten Vorerkrankungen bei einer zusätzlich auftretenden Lungenentzündung künstlich beatmen zu lassen und von seinen Angehörigen zu trennen, um das zu Ende gehende Leben für einige einsame Wochen zu verlängern? Oder wie oft geschieht so etwas nur deshalb, weil keine Patientenverfügung vorliegt und daher niemand die Verantwortung für den unvermeidlichen Tod übernehmen will? Der Tod tut weh und die moderne Gesellschaft verblendet zwischen den Polen Angst, Machbarkeitswahn und Technikgläubigkeit, hält diesen Schmerz nicht mehr aus. Das Sterben soll überlistet oder wegtherapiert werden, jedenfalls irgendwie verschwinden. Das ist ein Aspekt der Krise, vielleicht der wesentliche. Ein anderer ist der Graben, der sich innerhalb der Gesellschaft aufgetan hat, nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Zwischen Maskenträgern und Corona-Kritikern, eine seltsame mediale Wortschöpfung, die eigentlich Regierungskritiker meint, scheint keine Verständigung mehr möglich. Die einen sorgen sich um die nächste Infektionswelle, die anderen um ihre Freiheit und ihre Grundrechte. Man findet nicht zusammen. Der ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet dazu im April 2020 bei Markus Lanz, Erhellendes aus China. Auf die Frage von Lanz, was die Rückkehr zur Normalität dort bedeutet, schildert er: Was mir am meisten Angst gemacht hat, und das ist vielleicht auch ein Thema, was die meisten deutschen Zuschauer sehr interessiert, ist, mit welcher Lichtgeschwindigkeit der Überwachungsstaat sichtbar geworden ist. Für jede Bewegung, die man machen will, muss man eine App herunterladen. Man nutzt die Gesundheitsangst der Leute, um diese massive Überwachung stattfinden zu lassen. Die meisten Chinesen, mit denen wir gesprochen haben, finden das super. Die Angst, die sie vor einer neuen Infektionswelle haben, ist so groß, die wird auch staatlich gelenkt, dass sie da keine Einschränkung in ihrer Freiheit sehen, sondern etwas Positives, das sie schützt. In Deutschland führte die Regierung im Juni eine Corona-Warn-App ein, die 3 Wochen später, bereits 15 Millionen Mal heruntergeladen worden war. Auf der Suche nach Sicherheit ordnet man sich freiwillig in Systeme ein, deren Missbrauchspotenzial mit der Anzahl der Teilnehmer in schwindelerregende Höhen wächst. Die Debatte um die Einführung eines digitalen Immunitätsnachweises, der den Zugang zu Bereichen des öffentlichen Lebens regelt und die Gesellschaft in zwei Klassen aus Geimpften und Gefährdern einteilt, hat in Deutschland, Stand Juli 2020, gerade erst begonnen. Die Angst zerteilt das Land. Die einen vertrauen der Regierung, die anderen warnen vor ihr. Das größte Problem bei Diskussionen über den Graben hinweg scheint der drohende Gesichtsverlust zu sein. Die Argumente der Skeptiker anzuerkennen würde bedeuten, einzugestehen, sich selbst lange Zeit geirrt zu haben, vielleicht sogar manipuliert worden zu sein. In einer Gesellschaft, die keine Fehler toleriert und in der jeder immer alles richtig und am besten perfekt machen will, ist das keine attraktive Option. Der Irrtum ist inakzeptabel geworden. Vielen Journalisten und Führungskräften gilt es als geradezu unprofessionell, sich geirrt zu haben. Man weiß Bescheid, man kennt sich aus, man lässt sich nichts vormachen. Doch ganz unabhängig von Corona sind es genau diese makellosen, für den eigenen Opportunismus blind gewordenen Durchblicker in der Politik, der Wirtschaft und den Medien, die die Welt Schritt für Schritt ins Chaos führen. Die Gesellschaft aber, wir alle, brauchen den Zweifel, das Innehalten, die Umkehr zur Zeit wohl so dringend wie kaum etwas anderes.